kurz vor 11 Uhr auf dem Weg durch die Hamburger Infrastruktur. Das Gewicht nach vorn verlagert und die Füße nachgezogen. Von der SVU in den Hamburger Berg eingebogen. Das Stammhirn gibt Befehle, die Leber weiß Bescheid. Primärfunktionen überprüft, der Körper ist bereit. Doch es kam nicht zu der Party und der geplante Ekstase. Denn der Abend endete je mit gebrochener Nase. Ich guckte auf die Uhr, die Zeit, die vergesse ich nie. Es war gerade mal 5:12, als mein Freund um Hilfe schrie. Es flogen die Fäuste, doch es flogen nicht sein. Und zu meiner Schande muss ich eingestehen, es war genau nicht meine. Mein erster Gedanke, der war, mach dich mal lieber rar. Als ich schließ und endlich merkte, dass ich eingekesselt war. Selbst mein freundlichstes Grinsen kam irgendwie nicht an. Stattdessen der Kommentar: Alter, jetzt bist du dran! Hey, alle! Bleib still, ich mach dich blutig! Den Worten folgten Taten, so weit so gut. Ich hab nichts gegen Konsequenz, solange sie nur nicht wehtun. Er sah das anders, das war nicht sein Problem. Versetzt man sich in seine Lage, kann man das verstehen? Linke gerade, rechter Haken, mit Fäusten hart wie Stahl. Die Wahl der Waffen hatte er und auch die Wahl der Qual. Kickbox-Argumente, konsequent und vehement. Mit der Durchschlagskraft, die man aus Film und Fernsehen kennt. Du hast doch mein Bruder gemacht, ne? Unten im blauen Pille, ne? Was ich, ne? Du bist der mit der großen Klappe, du hast eine ganz große Klappe, ne? Nee, das verwechselst du nicht, ich war das wirklich nicht. Das ist eigentlich Lüge? Nee. Jetzt hab ich Lüge, alle, das kann ja wohl nicht angehen. Die Situation ist gespannt, die Lage ist prekär. Wir waren zu zweit, doch die anderen lieber mehr. Einfach weg hier, das kam mir in den Sinn, gell? Ja, aber ich wurde festgehalten und deshalb war das auch nicht drin. Well, mein allgemein Befinden, das find ich nicht mehr gut. Der Kiefer weggebrochen, jetzt ich hören die Schläge auf und ich denke, ich kann nach Haus, doch holt mein Gegner wieder zum Rhetorik-Tiefschlag aus. Guck dir mal den Süßen an, Alter. Küss mich mal, komm. Küss mich mal hier auf den Buggy. Nee, ich hab echt keinen Bock, dich zu. Was denn? Nee, ich küss keine Männer. Ach nee, nenn mich Penne. Nenn mich Penne. Hey.